Wir sind Zeichen, noch niemals hier gesehen. Der Persönlichkeit hat bei ihm kein Gewicht. Fangt gegen Werwolf, was sind Nazis raus? Nie wieder Faschismus, heck Schweine auf. Schlag Nazis auf die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Schlag Nazis auf die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Scheiß Nazis, gefährlich kann nur ihre Dummheit sein. Fangt gegen Werwolf, schmeißt den Nazis raus. Seht ihr den Faschismus, hängt die Schweine auf. Schlag Nazis auf die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Schlag Nazis auf die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Scheiß Nazis, mit ihnen ins Gesicht. Fangt gegen Werwolf, schmeißt den Nazis raus. Seht ihr den Faschismus, hängt die Schweine auf. Wenn wir Mitleid haben, mit einem Hund. Zwangsbedingt, mit Gürtel und. Schlag die Nazis aus die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Schlag die Nazis aus die Ohren, mit ihnen ins Gesicht. Scheiß Nazis, scheiß Nazis, scheiß Nazis, scheiß Nazis.